Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfeldner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallihallo und herzlich willkommen zur, glaube ich, 8. Folge des Podcasts der Kostverfechter. Yeah! Wir haben uns heute wieder eingefunden, um euch ein, wie wir finden, ziemlich brisantes Thema zu präsentieren. Und zwar geht es um Palmöl. Das schwarze Schaf unter den Fetten. Oh, was für ein Untertitel. Ja, kennt jeder, hoffentlich, oder? Palmöl ist ja im Grunde in aller Munde. Es wird sehr viel drüber gesprochen und wir essen es fast täglich. Voll, mittlerweile. Also es gibt ja viele Leute, die Packungen nicht umdrehen und nicht schauen, aus was sie das zusammensetzt, aber... Ja. Das ist so wie der Großteil der Bevölkerung. Ja, genau. Aber es ist trotzdem schon, glaube ich, auch ein bisschen zu anderen, also zu diesem Großteil der Bevölkerung durchgedrungen, weil es halt viel thematisiert wird in den verschiedensten Sendungen, Palmöl, aber es hat Skandal halt im Urwald, weil es abgeholzt wird und ja. Aber eben, es hat halt einfach einen schlechten Ruf und einen schlechten Stempel. Aber warum das so ist, können halt eigentlich die Personen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, eigentlich nicht differenzieren. Und ich muss sagen, obwohl ich aus der Thematik komme, und bevor ich recherchiert habe, habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht ganz genau gewusst, wieso Palmöl so schlecht ist. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das jetzt weiß. Ja, und dieses kürzlich generierte Wissen werden wir euch halt einfach auftischen. Und ja. Wir werden es euch einschenken. Genau. Ja. Aber nur zu was anderem. Genau. Wie wir es immer machen, oder? Was war heute dein kulinarisches Highlight? Ja, mein kulinarisches Highlight, ich habe halt einen Mürbeteig-Strudel fabriziert. Und ja, ist mir relativ gut gelungen. Also, ja, hat gut gepasst. Hab dann nachher mal ein paar Stunden schlafen müssen, weil ich es gegessen habe, aber ja. Und ich glaube, ich habe es gänzlich ohne Palmöl hergestellt. Aber was, im Mürbeteig? Das war fertig Mürbeteig. Da war sicher noch drin. Hol die Verpackung. Das ist da nicht gehabt. Das geht jetzt zeitlich. Diese anders. Mülleimer, das wir schauen dann nachher aus. Ich wette mit dir, da war Palmöl drinnen. Wir werden das im Verborgenen halten. Wir werden das nie erfahren. Genau, X-Faktor, das ist unfassbar. Genau. Ihr habt heute sehr viele kulinarische Highlights gehabt. Verzöhl? Ja, also in der... Ohne dass du gefragt wirst. Sie kann es nicht erwarten. Ja, in der Früh habe ich mir eben mein Müsli gemacht, auch mit voll viel Himbeeren. Es war extrem lecker. Ah, die Pia ist bei meinem Müsli, oder was? Nein. Ich bin selber mein Müsli. Ich bin in der Lage, selber ein Müsli zusammenzumischen, indem dass ich die Zutaten, die ich mag, mir selber kaufe und dann ganz innovativ zusammenmische, abfülle und dann habe ich auch genau das Müsli, was ich möchte, aber ohne, dass ich das irgendwo in Auftrag gebe, sondern ich werde selber aktiv und setze mich damit auseinander. Vielleicht sogar gänzlich ohne Palmöl. Da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich habe ja eben so Kokosflocken noch bei uns, da irgendwo im letzten Ladel gefunden, und ich meine auch, damit die mal verbraucht werden, tue ich die eine ins Müsli. Und die sind aber bestimmt auch irgendwie behandelt mit Fett oder so, dass sie nicht zusammenbicken. Und vielleicht ist das auch Palmöl. Ja. Ja, kulinarische Highlights. Das war kulinarisches Highlight Nummer 1. Diese extrem viel Himbeeren zum Frühstück. Mein kulinarisches Highlight Nummer 2 war eigentlich mein Jause dann zum Mittag. Die war eigentlich auch ziemlich lecker, aber das war jetzt nicht so was Außergewöhnliches. Dann habe ich aber bei der Besprechung mit der Köchin hat die diesen Nusskarottenkuchen mitgenommen, wo ich dann natürlich gleich 2 Stück gegessen habe, weil er so gut war. Nusskarotte ist eine gute Mischung. Und wie ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich natürlich auch diesen extrem tollen Mürbeteigstrudel essen können. Und extra Palmöl. Von daher, also aber man muss zugeben, dass jedes Essen für mich ein kulinarisches Highlight ist. Wenn man vorher nicht denkt, das ist ein kulinarisches Highlight, dann ist es nicht. Ja. Gell? Das muss schon geil sein. Ja? Ja, voll. Genau. Ja, also das war mein Tag. gefolgt von einem Höhepunkt auf den nächsten. Mhm. Geht von Kulinarik zur Kulinarik. Voll. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Palmöl. Ja. Also eine wahnsinnig riesige gesellschaftliche Debatte, die da geführt wird. Ob das jetzt gut oder schlecht oder toll oder nicht ist. Ich glaube halt einfach, dass wenn man es verwendet, dann verheimlicht man es, weil es halt einfach gerade einen ziemlich schlechten Ruf hat. Wieso? Oder mal, was ist Palmöl? mit was beschäftigen wir sie da überhaupt? Also wird da einfach eine Palme genommen und wird sie geschreddert? Naja, Palmöl, also das ist die Ölpalme und die hat halt Früchte, die man halt pressen kann und aus dem Öl, was dort gewonnen wird, das ist halt das Palmöl. Mhm. Und interessant ist halt auch, dass es besteht halt zu 80% aus gesättigten Fettsäuren. Mhm. Das heißt, gesättigte Fettsäuren, das sind überwiegend also die Fettsäuren, die man in tierischen Fetten findet und die im Körper eher entzündungsfördernd wirken. Aber das ist halt auch alles nur ein Gleichgewicht, wo man sagt, ja, man sollte halt eine gewisse Menge an gesättigten Fettsäuren am Tag nicht überschreiten, aber sich mit dem näher zu beschäftigen, dass man jetzt jeden Tag auf seine maximale Anzahl von gesättigten Fettsäuren kommt, ist ziemlich irrwitzig. Also man sollte halt einfach nicht zu verarbeitete, gehärtete Fette und tierische Fette essen. Und dann reicht es meiner Meinung nach. Was für ist es natürlich auch, jedes Mal ein bisschen individuell zu betrachten. Aber es ist eben ein Öl mit einem sehr hohen Anteil von gesättigten Fettsäuren. Aber umso mehr gesättigte Fettsäuren in einem Öl vorkommen, desto stärker und länger kann eben ein Öl erhitzt werden. Mhm. Und das ist halt vorteilhaft, weil eben mit industriell Öl... Industriell gesehen, genau. Ist das halt ziemlich cool. Ja, oder halt auch zum Braten oder so. Weil halt, wenn du jetzt ein Öl hast, wie zum Beispiel ein Leinöl oder halt ganzen kaltgepressten Öle, die haben einen höheren Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die werden quasi kaputt, wenn es das länger erhitzt. Genau, und wenn die kaputt werden, dann entstehen dann Transfettsäuren. genau. Das dürfte was ganz so Schlechtes sein. Ja, die sind halt sehr entzündungsfördernd für den Körper. Okay, die sind nicht nur entzündungsfördernd, sondern sehr entzündungsfördernd. Also okay. Die sind, genau. Also und, das sind die Bad Boys. Ja, und natürlich die ganzen Gefäßverschlüsse etc. Und früher Leute, diese ganzen Backwerke und Frittieröle oder so, haben halt einen ziemlich hohen Anteil von Transfettsäuren gehabt. Mhm. Aber seit 2009 haben wir in der EU eine Transfettsäurenverordnung, wo halt nur ein ziemlich geringer Anteil Transfettsäuren in einem Lebensmittel vorkommen darf. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich meine, vielleicht ist das auch der Grund, wieso jetzt in so vielen Produkten Palmöl eingesetzt wird. Weil man halt diese Transfettsäurenverordnung einhalten muss. Weil man die Transfettsäuren reduzieren muss. Darum genau. Muss man eher die gesättigten Fettsäuren der Palmöl genau. Pflanzen. Ja. Eine Verschwörungstheorie, sind wir darauf etwas Großes gestoßen? Aber, Ist das nur die Spitze des Eisbergs? Ja genau, weil jetzt haben wir halt keine, zwar in die Produkte keine Transfettsäuren mehr, aber und es gibt ja halt diese Transfettsäurenverordnung von der EU, aber dafür haben wir halt jetzt diese Glucidylfettsäureester, die bei der Herstellung von Palmöl passieren. Und wie Glucidyl? Glucidylfettsäureester. Das hört sich ja noch schlimmer. Das muss auch. Na und genau das ist es aber eigentlich, was im Palmöl genau die schädliche Auswirkung für den menschlichen Körper hat. Das ist quasi die gesundheitliche Quintessenz, wieso das Palmöl so viel angekreidet wird. Dieses GE. Genau, dieses GE. GEs. Genau, die GEs. Und das findet sich halt da im Palmöl. Wenn das halt verarbeitet worden ist. Und das führt halt im Körper zu negativ gesundheitlichen Folgen. Wenn es verarbeitet worden ist, da kommen wir zu einem Punkt, das hat das eigentlich nicht drin. Und vielleicht können wir in Zukunft es schaffen, dass da irgendwie ein Raffinerierungsprozess entsteht, der was diese Entstehung verhindert. Aber derzeit geht es eigentlich nicht anders, als dass das entsteht. Ja, weil es ist halt einfach, wenn es eine Innovation gibt und ein neues Produkt gibt, dann gibt es halt ein neues Problem mit dem Produkt und die Gesellschaft braucht halt auch wieder Zeit, um sich auf dieses neue Problem einzustellen und das halt. Naja, wenn die Produkte einfach so exzessiv dann gleich bei uns so den Markt überschwemmen, würde ich jetzt einmal sagen. oder wie nennt man eine Überschwemmung mit Öl? Eine Tankerkatastrophe. Die Palmtankerkatastrophe. Ja, dann ist klar, dass da viel Probleme entstehen. Wenn ich das jetzt schon langsam in ein paar Lebensmittel einführe und so weiter, dann denke ich mir nicht, dass das, dann wird es halt auch nicht in den Maßen konsumiert, wo ich mir denke, das ist dann unbedingt lebens... Ja, aber die Welt braucht halt... So ja. Aber die Welt braucht halt einfach Fett. Massiv viel, ja. Ja, und es ist halt einfach, Palmöl kannst, also diese Ölpalme kannst du halt einfach total effektiv anbauen. Mhm. Und ich habe diese zu einem Aussage gesucht, dass eine Ölpalme dreimal so ertragreich ist wie Raps. Mhm. Und sie einfach auch nur ein Sechstel von der Fläche von Soja beanspruchen. Von daher ist es eigentlich eine total effiziente Pflanze. Nur einfach so, wie sie gerade aktuell angebaut wird und so, wie es verarbeitet wird, führt es halt einfach auch zu gesellschaftlichen und gesundheitlichen Problemen. Mhm. Das ist eigentlich dieses dahinter. Und, was wir eben vorher angesprochen haben, ja, mit der Abholzung vom Regenwald. Mhm. Ja, da kommen wir mal schon mal zu den Anbaugebieten. Also in Skandinavien und an der Antarktis eher nicht so. Eher in Indonesien. Überkehrt zur Subsahara ist auch ganz schlecht. Ja, vorher wächst das Zeug auch nicht. Indonesien und Malaysia. Mhm. Eigentlich halt auch also Anbaugebiete, wo wir unseren Kaffee beziehen und darüber. Ja, heißt das jetzt, wenn wir jetzt viel Palmöl verwenden, dann gibt es keinen Kaffee mehr? Nein, das nicht. Aber ich meine, Indonesien und Malaysia, da passiert halt auch massive Abholzung vom Regenwald. Naja, weil es dort die Infrastruktur gibt und ja, eigentlich nur Platz. Ja, und das Klima ist halt ideal. Mhm. Und die größten Plantagen werden halt auf Borneo errichtet. Und das sind ja die Affal daheim. Ja, die Orang-Utans. Oh. Orang-Utan heißt Waldmensch. Oder? Heißt das Waldmensch? Ja, ich glaube schon. Oder Mann, der aus dem Wald kam. Ja. Was du Waldmensch heißt. Oder Mannwald. Waldmann. Genau. Ja, also lass mir einen Waldmann sehen, der kam aus dem Wald. Ja, aber was ich halt dann irgendwie so also aus westlicher Sicht dann immer so ziemlich dekadent finde, ist halt, dass es ja in hierzulande ja riesige Urwälder gegeben hat. Hättest das du unterstützt? Was? Dieses Abholzen unseres Regenwaldes. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, wenn ich damals, weiß ich nicht, so junge Magd gewesen war, hätte die andere Probleme gehabt, als wie ob die jetzt drei Bäume fällen oder nicht. Sondern ich glaube damals, wenn es halt darum geht, naja, genug drei. Nahrungsmittel zu produzieren, dann ist das halt... Es ist halt krass Unterschied, ob ich das jetzt als Landwirt mache für mit und für meine Region oder ob jetzt Firma in der Land kommt, gleich mal die Kleinbauern enteignet. In einer anderen Dimension, nicht unbedingt, oder ja, schau auch Kleinbauern enteignet, aber einfach in Regenwald niederbrennt und dann, soweit das Auge reicht, eine Plantage hinstellt. Also. Es wächst halt einfach auch nicht über Jahrhunderte, sondern es passiert halt einfach, ich meine, du kannst. Das ist halt schon ein extremer Unterschied zu dem, was bei uns passiert ist. Ja. Obwohl es wird auch in Europa massiv abgeholzt worden sein. Also, ja, es wird das Problem, wenn wer anderer kommt, ist, wenn ich das für meine Region mache und um den Menschen zu helfen, die leiden und Hunger haben oder irgendwie. Aber wenn das halt irgendwelche Investoren sind, die voll, da bleibt ja nichts über dort. Das wird ja nicht da ausgenutzt und die Kleinbauern eben haben keine Chance mehr. Aber wir essen halt auch die Produkte. Weißt du, wo überall Palmöl vorkommt, außer dass jetzt gleich mal wieder sagt, überall, was so das die allgemeine Antwort ist, wenn es um Palmöl mittlerweile geht? Also ich glaube, nicht drinnen ist es im Kohlrabi. Apfel. Und wo ist drinnen? Schokolade. Genau, vorher haben wir vorher geredet. Genau. Ja, in Margarinen wird es halt gern verarbeitet, generell in Fertigprodukte. In Backwaren natürlich, also in die ganzen Blätterteig- und Mürbeteig-Spezialitäten. Mhm. Aber auch in Waschmittel, Reinigungsmittel und Kosmetika hat man es eben auch überwiegend drinnen. Und auch wie dieser ganze Biodiesel geboomt hat. Da hat man das auch eingeschmissen. Genau, das ist auch, da wird Palmöl als Energiequelle für die Fortbewegung herangezogen. Ja, man muss ja sagen, diese Biodiesel-Sachen, also ich glaube, dieser Boom ist eher schon wieder ein bisschen vorbei. Da sind sie auch noch relativ schnell drauf gekommen, dass das eigentlich nicht so leibend ist. Und habe ich auch schon länger. Ja, ich danke auch nicht, ich habe kein Auto, aber. Doch, du, Moped, ganz sicher dankt man da. Da sehe ich ja kein Biodiesel, also das habe ich noch nie gesehen. Hm. Ich habe seit einem Jahr. Ich glaube, dass das halt auch mehr so in Mittel- und Südamerika der Fall war, mit diesem großen Boom vom Biodiesel. Zumindest da wieder mal so eine Dokumentation gesehen, aber es überschreitet das, mein Horizont. Das kaufe ich da jetzt einfach mal ab. Ja, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Jegliche Angaben ohne Gewehr. Dann geht es weiter im Thema. Ja, natürlich eben, Palmkernöl ist halt ein hochwertiges Spezialfett für die Süßwarenindustrie. Mhm. Das heißt, in Süßigkeiten hat man es halt viel drinnen, wie in alle Schokoladen, weil es halt bei Zimmertemperatur fest ist. Und genau bei der Körpertemperatur schmilzt es. Das heißt, es gibt diesen Schmelzen auf der Zunge und diesen Kühleffekt, den wir so lieben, wenn wir Schokolade essen. Mhm. Aber da ein Toffee ist und man kommt dem eigentlich nicht aus. Aber ich muss sagen, bei der Bäckereikette, wo ich heute eben mein Meeting gehabt habe, die haben mir gesagt, sie haben eine Osterlamperl nämlich dieses Jahr angeboten, komplett ohne Palmöl. Mhm. Und das haben sie einer aus die Hände gerissen. Okay. Voll, wenn man da das dann deklariert. Und dass das nämlich sogar ziemlich schwierig war, dieses Produkt herzustellen in der Masse ohne Palmöl. Okay, weil es nicht so viel anderes mit Öl die Zulieferer hat. Und auch, dass das von der Rezeptur in natürlich in einem industriellen Prozess dann funktioniert. Okay, dass ja, das weil das wahrscheinlich war. Schon so eingestellt ist, dass man das Palmöl verwendet. Ja, es ist halt wahnsinnig interessant bei der Zubereitung und ja, easy zum Handhaben halt einfach das Palmöl. Ja. Und man muss ja, aber man muss halt sagen, es gibt halt auch andere Rezepturen, wo man halt Öle verwendet statt gehärtete Fette und die funktionieren auch. Und vielleicht muss man da halt auch mal ein bisschen mal umdenken, weißt du, wie so ein Teig ausschaut oder schmeckt oder von der Konsistenz halt ist, wenn man das nicht drinnen haben möchte. Weil die Menschen erwarten sich ja, dass das Produkt komplett gleich ist. Mhm. Aber halt, es wird das, was gerade so ein Bashing betrieben wird, wie das Palmöl, soll es halt einfach nicht drinnen haben. Und wenn es dann nicht so ist, dann sind sie enttäuscht. Hm. Aber es gibt ja voll viele Menschen, die wissen, also ich habe mal angeschaut, so 12-18%, da gibt es unterschiedliche Sachen, also unterschiedliche Quellen, die haben voll den Clou raus, die verwenden, also die achten nämlich auf Bio-Siegel, also wenn Bio-Palmöl vorkommt. Da haben wir doch. Da haben wir doch mit deiner Familienangehörigen gesprochen, dass ja in Bioprodukten kein Palmöl vorkommt. Mhm, genau. Sie war der festen Überzeugung. Sie hat das gesagt. Aber anscheinend ist das nicht so. Nein, es gibt nämlich ja Bio-Palmöl mittlerweile. Aber Bio heißt ja nicht nachhaltig oder irgendwas, sondern es heißt einfach nicht, dass keine Spritzmittel verwendet werden. Genau, und keine synthetischen Dünger und... Und aber eben bei der Raffination entsteht trotzdem dieser Ester, der eben so gesundheitsschädlich ist. Was ich vorher nämlich auch nicht gewusst habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Also von der Wirkung auf den Körper ist... Gleich? Gleich, wenn man jetzt das mit den Spritzwitzeln mit den Pestiziden, das recht, ja. Aber es macht es gerade wahrscheinlich nicht fett, wenn ich da sowieso was anderes drinnen habe. Das ist jetzt wie wenn ich Biostrichnin verwende. Ja, wenn ich meine Ratten töte, dann nur mit Biostrichnin. Genau, sie soll nicht gesund sterben. Ja. Gesundheit ist übrigens eh nicht der langsamste Weg, um zu sterben. Kennst du die Definition von Gesundheit? Zwang diagnostiziert. Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Krankheit ist die Abwesenheit von Gesundheit. Aber eben deins trifft es eh genauso. Ja. Das ist die absurdeste Diagnose, also die absurdeste Definition, die ich kenne. Ist das eine offizielle Definition? Von Gesundheit. Was ist Gesundheit? Ja, wer hat das gesagt? Ha? Ja, das kann ich da jetzt nicht sagen. Aber auf der Uni haben wir mal die Definition von Gesundheit. Okay. Ja, so ist es auch so. Nein, ich glaube, vielleicht hast du es gewusst, aber es passt schon. Nein, das weiß ich leider nicht mehr, wer die Definition gemacht hat. Aber die Definition kenne ich halt noch. Komisch. Was? Ja, dass sie das einfach gegenseitig definieren. Ja, von daher gibt es keine Gesundheit. Und im menschlichen Körper passiert tagtäglich so viel entartete Zellen bilden sie, aber wann ist der Schritt zur Krankheit? Wenn ich nicht hackeln gehe, dann gehe ich in Krankenstand. Genau, das ist, wenn ich im Krankenstand bin, dann bin ich krank. Außer ich trainiere. Mit trainieren. Genau, ein schönes Wort. Ja, verwende ich eigentlich nie. Ja, trainieren wir nicht weiter umeinander, sondern jetzt geht's zum Wissensteil. Du tust mir komisch so mit die Hände, so ein bisschen wie ein Dings, wie ein, na, wie ein Cheerleader. Die Pompons fände nur. Pompons. Ja, weil eben jetzt die negative Stimmung gegenüber Palmöl immer manifester wird, gibt es halt jetzt als Forum für nachhaltiges Palmöl. Es wirkt zwar ein bisschen oberflächlich, aber ich habe es mal angeschaut, das heißt FONAP. Und das ist ein Zusammenschluss von gerade aktuell 52 Unternehmen. Ist das Greenwashing? Ich glaube schon, dass das ein bisschen Greenwashing ist. Ich so für alle Greenwashing heißt grün da und eigentlich Neckise. Ja, so in der Art. Mir kommt es auch so vor. Aber was mir einfach gesagt hat an diesem Phone-Up ist, dass sie aber auch was tut. Okay. Und ich war mir besonders... Irgendwo muss man ja anfangen. Ja. Also auch wenn du das Problem hast halt mit jeglichem Zusammenschluss, wenn du irgendwas jetzt ein negativ belastetes Thema hernimmst, das zum Verbessern versuchst, dann hast du immer sofort, wenn du sagst, ihr tat es nicht genug, es ist nicht so, wie mir sich das vorstellen. Aber diese 52 Unternehmen, das sind halt eben auch Nichtregierungsorganisationen, Verbände eben, Verbände, genau, und für Bundesministerien auch für Ernährung, also staatlichen Behörden. Und das Ziel ist halt, dass nachhaltig Palmöl erzeugt wird, weil halt eben diese ökologischen und ökonomischen Vorteile halt schon gegeben sind. Eben dieser geringe Platz und auch die Effektivität. Ja, es ist eine hochwertige Pflanze. Und wenn man die Produktion eben, dass dieser Ester im Grunde jetzt bei der Produktion nicht mehr entsteht, der ja eben krebserregend wirkt, oder halt eher wahrscheinlich krebserregend wirkt, so genau ist sie die EFSA, die Lebensmittelsicherheitsbehörde der EU oder eh noch immer nicht einig, aber das sind sie sich bei so vielen Produkten nicht, dass der gibt's braucht man ja nur mehr Studien. Immer mal eine Gegenstudie dazu. Ja. Aber Ziel ist es halt eben, dass nachhaltig Palmöl erzeugt wird. Und das finde ich cool, weißt du? Aber ich fand es halt auch sinnvoll, wenn das halt jetzt nicht nur Unternehmen aus der westlichen Region sind, wo man eben dieses Greenwashing betreibt und wo man wieder eben so unsere Vorstellungen eines gesunden Planetens fördert und halt die Menschen dort vor Ort, wo das produziert wird, überhaupt nicht mit einbindet. Also es gibt nämlich ja durchaus in den Ländern, wo das produziert wird, in Indonesien und Malaysia, gibt es auch Gegenbewegungen. Und die finde ich eigentlich sehr unterstützenswert und interessanter. Ja. Was auch spannend für mich ist, irgendwie gibt es da jetzt, also wir werden wahrscheinlich selber die Frage nicht beantworten können, aber wahrscheinlich gibt es da auch nicht die Palmölpflanze, sondern auch ein paar Unterarten. Ja, es gibt wahrscheinlich, glaube ich, schon ein paar Unterarten. Und wenn es so weitergeht, können die wahrscheinlich je in ein paar Jahren auch nicht züchten, die was keine GES macht. Naja, aber die Palmölpflanzen macht ja nicht diese Ester, also bei der Weiterverarbeitung entsteht das dann. Oh ja. Aber es gibt halt einfach auch die Nachfrage am Markt nach nachhaltig produzierten Palmöl. Und ich glaube, wenn man das jetzt so direkt kauft oder Produkt kauft oder Fertigprodukt kauft, dass man durchaus dann auf das Labeling und so achtet. Aber dann eben alles, was so gastronomisch ist, to go, wenn man eben beim Bäcker was kauft oder so, das sind alles so Produkte, wo, glaube ich, die Menschen jetzt nicht so intensiv darauf achten. Oder eher das generell nicht, weil ich auch geschwind zum Bäcker reinschaue, der was so neben der Straße ist, dass ich mir geschwind irgendwas hinter die Knusperleiste schiebe. Und ja, dann nicht frage, sind da Gluten drin? Wahrscheinlich fragen sie schon, ja, mittlerweile, aber tendenziell ist es nicht so der Fall gewesen. Du hast früher gesagt, 3 Semmeln und 2 Flessen, danke, schön. Das war nur ein Schnitzel alleine. Ja, genau. Ja, voll. Aber ich finde es das gut, dass es halt dieses Bestreben gibt, dass es hier weitere Zusatzkriterien gibt und dass die Rückverfolgbarkeit von Palmöl einfach verbessert wird. Das auf jeden Fall. Allgemein Rückverfolgung von Produkten ist ja eigentlich was, ja, wo die Gesellschaft einfach massiv was verabsäumt hat. Voll, weil wenn ich ehrlich gesagt eine Dosen Tomaten kaufe, dann möchte ich schon wissen, ob die jetzt aus China kommt. Aber das, Entschuldigung, aber ich glaube, das wissen sie dann selber gar nicht mehr, wo das wirklich herkommt. Oder ob das überhaupt nur Tomaten sind. Also, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Rot eingefärbt, Schaumstoff. Ja, voll. Na, heftig. Ja, da sind wir bei Product Labeling und da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Aber jetzt müssen wir noch irgendwie den Bogen schaffen, dass wir dieses Palmöl-Thema. Ich wollte das gute Conclusio. Ja, bitte. Es ist eigentlich wieder mal total einfach. Ja, bitte. Grundnahrungsmittel kaufen. It's so easy. Okay, ich das hast du ja quasi vorher angesprochen. Weißt du, ja, wenn ich mir jetzt mein Zartweizen kaufe. Aber ich kann nicht zum Bäcker gehen und mir die Sachen so einzeln kaufen. Was, wie so einzeln? Ja, einmal ein Wasser. Was, einmal Wasser? Beim Bäcker. Ja, man ist ja dann überhaupt nicht sicher, ob im Plastik nicht vielleicht der Palmöl von der Wasserflasche mitbearbeitet worden ist. Ja, sicher sogar. Ja, naja. Aber ich glaube halt einfach, also ich mache mir gesagt jetzt nicht so viel Stress, was Palmöl betrifft, dass das jetzt meinem Körper so schadet. Ich finde halt wirklich mehr so die globalen Zusammenhänge dieses Produkts interessanter, als wie jetzt so meinen eigenen Körper, weil ich eh nicht so viel Fertigprodukte esse. Und da jetzt geht es auch wieder darum, gell? Zü, wie hast du das nochmal geschrieben? Zü und Zwäng ist Deppen. Zü. Ja, aber damit es sich reimt, dann muss es umdrehen. Zwäng und Zü ist? Deppen, Zü, ah ja, genau. Aber der Spessel, von dem ich das kenne, der sagt das auch nochmal anders. Wie sagt er das? Ich weiß nicht. Was das ich war meine eigene Version, das ist quasi die. Ja, aber das, weißt du, ich meine, Grundnahrungsmittel zu kaufen. Sind es Dodelzü oder sowas? Ist auch so. Dodel? Okay. Dodel. Ja, ob da Palmöl drinnen ist? Sicher. Okay. Überall ist Palmöl drin. Aber ich glaube, so auf Palmöl zu verzichten ist generell nicht wirklich machbar, weil es einfach zu umfangreich eingesetzt wird. Aber ich glaube, wenn man halt wirklich selber sich auf die Füße stellt, wieder mehr kocht, sich einfach mehr für Grundnahrungsmittel und für eigene Herstellungsprozesse interessiert. Wenn ich nicht damit Rohprodukten koche, dann tue ich halt einfach kein Palmöl rein, dann kann ich schon gleich drauf verzichten. Ja. Aber weißt, ich kaufe mir halt, es ist halt immer gescheiter, sich ein Fleisch zu, also ein Naturfleisch zu kaufen, als wie Wurst. Und es ist natürlich gescheiter, jetzt einen Zartweizen zu verwenden, als wie irgendwie so eine fertige Semmelrolle, die man aus dem Plastik auszupulen und dann runterschneidet und dann hat man so Serviettenknödelscheiben. Natürlich. Also alles, was ich halt selber herstelle, da kann ich halt selber dann beeinflussen, was drinnen ist. Und das heißt ja nicht, dass das jetzt schwieriger oder zeitaufwendiger ist als wie ein Fertigprodukt. Ja, Fertigprodukt ist prinzipiell einmal easy. Ja, sicher ist easier. Aber ja, da sind wir bei dem, was ist mir eigentlich mein Körper wert, weil mein Körper ist ein Tempel. Ja, weil man, wenn ich drüber sudert, also wenn mich das Palmöl stört. Dann muss ich mir selber kochen. Genau, da muss ich selber aktiv werden, als wie dass ich mir Sorgen mache. Aber andererseits. Oder ich kriege da so eine Bewegung, dass sich irgendeine große Kette dafür entscheidet oder es einen speziellen Markt dann dafür gibt, was es ja prinzipiell schon quasi gibt. Schätze ich mal, in irgendeiner Hipsterstadt, wo es den Palm-Free Shop gibt und da kriegst du alles Palmöl frei und da gängen sie dann rein und dann freuen sie sich recht, weil sie dann mit einem SUV die palmölfreien Produkte haben führen können. In das 200 Kilometer benachbarte Dorf. Ja, aber was ist mit der großen Bevölkerung, der das wirklich scheißegal ist, die total viel von diesen Produkten konsumieren? Ja, die sind so, weißt du, wenn die unmündig sind, dann finde ich, ist das auch irgendwo die Aufgabe eines Staates oder eines Staatengeflechts, solche Dinge auch zu reglementieren, weil das für Menschen ja rein kognitiv gar nicht so begreifen können. Ich meine, ich selber war in dem Thema ziemlich oberflächlich eigentlich unterwegs, was mich selber schockiert hat. Mhm. Und ich meine, das kann man ja auch nicht erwarten, dass sich jeder dafür interessiert. Und da, deswegen gibt's ja da, haben wir ja ein Bundesministerium für Gesundheit oder halt auch die EFSA, die Lebensmittelsicherheitsbehörde der EU, die sich eigentlich um sowas kümmern müssen. Voll. Müssten. Also, wenn ihr es zugehört habt, EFSA und die EFSA. Und die anderen, wie haben es geheißen, der Palmöl Bio Nachhaltigkeits. Davon ab. Warte mal, schau mal, ob das. Aber von ab möchte ich loben und kritisieren zugleich. Nein, also wirklich, ich kenne keine, also ich glaube, die FIFA ist was Korruption, ein Scheißdreck gegen die EFSA. Ja? Ja. Ich meine, schau leider, dass die. Nein, ist ja wurscht. Nein, man will sich ja gar nicht negativ drüber äußern. Da könnte man mal. Da gibt es sicher ein paar Verbindungen, so Querverbindungen. Ja, ich meine, warum gibt es Werbung dieser. In Frankreich haben zum Beispiel die Palmöl-Importe sind rapide gestiegen. Ja, dann überlegt einmal, wer der größte Sponsor von FIFA ist. Ich sagte, es ist ein dunkles Brausegetränk, limonadenartig. Ja. Ja, da haben wir schon wieder. Ja. Voll. Und wer sponsert die EFSA? Palmöl? Die Phonab? Ja, ich hab da. Nein, da gibt es wahnsinnig viel Lobbyarbeit. Also wirklich dieser Ernährungssektor, der Lobbyismus, das ist was, wo man sich echt nur aufs Hirn greifen kann. Aber man hat es auch vielleicht gerade gehört, die Bier hat sich die Hände vor das Gesicht geschlagen. Ja, und ich bin draufgekommen, wie fettig und ölig ich eigentlich schon bin, aber dass mir ich halt nicht mehr duschen geht, gefreut. Ja, mir reiben sie einfach nur zum Schluss mit Palmöl ein. Ja, ich fühle mich eigentlich so, ich fühle mich wirklich so, wie ich mit Palmöl eingeschmiert bin. Du hast eigentlich ganz trockene Haut. Ja. Voll. Das aber interessiert ich glaub, die Zuschauer sicher. Zuhörer. Ja, apropos Interesse. Ich glaube, es gibt, wenn wir jetzt schon bei der Zusammensetzung des Teigmilieus unserer Gesichtsoberfläche angekommen sind. Ja, das war's. Ich kann mal sagen, wir sind eigentlich am letzten Ende angelangt. Für welches Thema haben wir uns für den nächsten Podcast in 2 Wochen entschieden? Fast noch was Schlimmeres als das Palmöl. Also ich habe echt Angst zum Teil. Ich bin auch manchmal. Ich sehe die Furcht schon in deinem manchmal Gesicht. Manchmal bin ich auch voll schweißig in die Hände, werde nachts munter und habe einen erhöhten Puls dabei, weil ich an Gluten denke. Oder Gluten. Ist das nicht das Gleiche? Ja, das werden wir dann einfach bis zum nächsten Mal klären. Fuck. Ob das zwar. Und dann kommen wir nur mit Alpha, Beta und den ganzen anderen daher. Nein, kommen wir natürlich nicht. Und irgendwann werden wir uns dann einmal wieder mit schönen, positiven, optimistischen Dingen auseinandersetzen, obwohl vielleicht das Thema Gluten gar nicht so schlecht ist. Ja, vielleicht kann ich meine Angst besitzt das Thema neu. Ist doch gut. Ja, danke, dass du heute Zeit genommen hast. Danke. Danke dir. Bitte schön. Danke an unseren Techniker. Und danke unseren einen Zuhörer. We love you. Au revoir und eine schöne Zeit. Ciao.